Der Friedhof. Der Garten. Alles da. Siehst du? Genau wie er es gesagt hat, ist alles da. Siehst du? Ja. Alles da. Du hast es gefunden, Pete. Na ja. Also dann. Das haben wir gut hingekriegt. Bitte, Melchiades, um Vergebung. Was? Bitte um Vergebung. Du bittest jetzt um Vergebung. Oder du fährst sofort zur Hölle. Ich glaube nicht an die Hölle. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Passiert. tut mir so leid. Ich bereue es jeden Tag, den ich lebe. Jeden Tag. Vergib mir. Vergib mir. Denk ja das. Ich wollte dich nicht töten. Vergib mir. Vergib mir. Du kannst gehen, Mann. Wohin? Zu deiner Frau. Egal wohin. Gedacht, dass du mich am Ende umbringen würdest. Du kannst das Pferd behalten, mein Sohn. Und du meinst, du schaffst es? Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live 0800 220 50 50. Fernsehen läuft. Das heißt, wir können